Hegel und Haiti. Die Sklaverei war im 18. Jahrhundert längst zu einer Schlüsselmetapher der politischen Philosophie des Westens geworden, zum Inbegriff aller schlimmen Aspekte und Folgen von Herrschaftsverhältnissen. Ihr begriffliches Gegenstück, die Freiheit, galt den Denkern der Aufklärung als universeller, ja höchster Wert der Politik. Diese politische Metapher schlug allerdings Wurzeln zu genau jener Zeit, als die ökonomische Praxis der Sklaverei, das heißt die systematische und ausgeklügelte kapitalistische Versklavung von Nichteuropäern, die in den Kolonien als Arbeitskräfte eingesetzt wurden, sich ausbreitete und an Intensität zunahm, bis sie um die Mitte des 18. Jahrhunderts die eigentliche Grundlage des gesamten westlichen Wirtschaftssystems darstellte. Paradoxerweise ermöglichte sie so die globale Verbreitung jener Ideale der Aufklärung, denen sie selbst fundamental widersprach. Diese eklatante Diskrepanz zwischen Denken und Praxis kennzeichnet eine Phase, in welcher der globale Kapitalismus den Merkantilismus hinter sich ließ und allmählich seine bruttoindustrielle Form annahm. Man möchte meinen, die rationalen, aufgeklärten Denker hätten diesen Widerspruch bemerkt. Doch das war nicht der Fall. Dieselben Philosophen, die die Freiheit als den natürlichen Zustand des Menschen betrachteten und sie zu einem unveräußerlichen Menschenrecht erklärten, akzeptierten die millionenfache Ausbeutung der Sklavenarbeiter in den Kolonien als Teil der gegebenen Weltordnung. Selbst als die theoretische Forderung nach Freiheit auf der Bühne der Politik in revolutionäres Handeln übersetzt wurde, blieb die auf Sklavenarbeit basierende Kolonialökonomie, die das System hinter den Kulissen am Laufen hielt, im Dunkeln. Noch überraschender als der Befund, dass die Zeitgenossen darin keinen logischen Widerspruch erkannt zu haben schienen, ist allerdings, dass auch heutige Autoren in voller Kenntnis der Tatsachen in der Lage sind, die Geschichte der Nationen des Westens als kohärente Narrative der menschlichen Freiheit zu konstruieren. Dahinter muss keine Absicht stecken. Wenn die Überzeugung vorherrscht, die Geschichte einer Nation lasse sich unabhängig von äußeren Einflüssen erzählen, oder wenn isolierte Teildisziplinen einzelne historische Aspekte bearbeiten, werden Gegenbeweise schnell als marginal abgetan und zur Seite geschoben. Je größer die Spezialisierung des Wissens, je fortgeschrittener der Kenntnisstand und je älter und ehrwürdiger die Tradition eines Faches ist, desto einfacher wird es, Fakten zu ignorieren, die nicht ins Bild passen. Man sollte sich klar machen, dass Spezialisierung und Isolation auch eine Gefahr für neue Fächer wie die African American Studies und neue Felder wie die Diaspora Studies darstellen, die aus genau dem Grund ins Leben gerufen wurden, um in dieser Situation Abhilfe zu schaffen. Disziplinäre Grenzen befördern eine Haltung, in der Gegenbeweise immer zur Geschichte jemandes anders gehören. Ein Wissenschaftler kann schließlich nicht in allen Bereichen ein Experte sein, das ist selbstverständlich. Durch solche Argumente sind ein Weg, die unangenehme Wahrheit zu verdrängen, dass bestimmte Tatsachenkonstellationen, sobald sie sich einmal im Bewusstsein der Forscher festgesetzt haben, nicht nur altehrwürdige Narrative, sondern auch die tief verwurzelten akademischen Disziplinen in Frage stellen können, die sie reproduzieren. So gibt es beispielsweise für die konkrete Forschungskonstellation Hegel und Haiti in der Universität keinen Platz. Das ist das Thema, um welches es mir in diesem Aufsatz geht. Sie entschuldigen bitte, dass ich ihm nicht auf direkten Weg nachspüren werde. Aber genau dieser scheinbare Umweg ist das eigentliche Argument. Zweitens. Dieses Paradox, der Diskurs der Freiheit auf der einen, die Praxis der Sklaverei auf der anderen Seite, ist typisch für eine ganze Reihe westlicher Nationen, die nacheinander innerhalb der frühmodernen globalen Ökonomie die Vorherrschaft innehatten. Die Niederlande bieten das erste Beispiel, mit dem es sich auseinanderzusetzen gilt. Das goldene Zeitalter, das dieses Land im 17. Jahrhundert erlebte, basierte auf seiner dominierenden Position im weltumspannenden Fernhandel, der als ganz wesentlichen Bestandteil auch den Handel mit Sklaven einschloss. Folgen wir nun aber den Ausführungen Simon Schammers, des derzeit wohl herausragenden niederländischen Historikers, dessen dichte Beschreibung des goldenen Zeitalters der Kultur seines Landes seit ihrer Veröffentlichung im Jahre 1987 als stilbildend für das Feld der Kulturgeschichte gelten kann, so erleben wir eine Überraschung. Auffallenderweise kommt der Themenkomplex der Sklaverei, des Sklavenhandels und der Sklavenarbeit in seinem über 600 Seiten starken Buch Überfluss und schöner Schein, eine Abhandlung über die Frage, wie die junge niederländische Republik lernte, sowohl reich als auch gut zu sein, während sie eine eigene nationale Kultur ausbildete, an keiner Stelle zur Sprache. Man käme gar nicht auf die Idee, dass die niederländische Hegemonie über den Sklavenhandel, eine Position, die zuvor Spanien und Portugal eingenommen hatten, einen ganz wesentlichen Beitrag zu jenem Übermaß an Wohlstand geleistet haben könnte, das sich laut Schammer während des Jahrhunderts, in dem das Land das Zentrum des Welthandels darstellte, zunehmend zu einem sozialen und moralischen Problem entwickeln sollte. Schammer berichtet gleichwohl sehr ausführlich über die Tatsache, dass die Metapher der Sklaverei, die die Zeitgenossen aus dem Kontext der alttestamentarischen Erzählung von der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft in ihre Gegenwart übertragen hatten, während des langwierigen Kampfs von 1568 bis 1748 um die Unabhängigkeit von der spanischen Tyrannei, die sie versklavt hatten, von fundamentaler Bedeutung für das Selbstverständnis der Niederländer und damit für ihre Ursprünge als moderne Nation gewesen sei. Schammer erkennt selbstverständlich den offenkundigsten Widerspruch an, der darin bestand, dass die Niederländer in dieser Zeit ihrerseits die Juden diskriminierten. Ein ganzes Kapitel seines Buchs widmet er überdies der Verunglimpfung und Verfolgung einer ganzen Liste von Außenseitern, von denen es den sozialen Körper angesichts der Reinheitsobsession der Niederländer zu säubern galt. Homosexuelle, Juden, Zigeuner, Taugenichtse, Landstreicher, Huren. Doch auch in diesem Zusammenhang fällt kein Wort zu den afrikanischen Sklaven. Es ist offensichtlich, dass Schammer von jener Spielart der marxistischen Wirtschaftsgeschichtsschreibung gelangweilt ist, in der die Niederlande ausschließlich in der Rolle der kapitalistischen Handelsmacht vorkommen. Ihm geht es vielmehr darum, den kulturellen Ursprung nachzuspüren. Er untersucht, wie jenes angesichts des Überflusses an Waren entstandene Unbehagen am Wohlstand in den modernen Niederländern die Angst vor einer anderen Form der Sklaverei wachruf, der in Anführungszeichen Versklavung durch den Luxus, die den freien Willen bedrohte, die Angst, die Gier nach Konsum könne, in Anführungszeichen, freie Seelen in katzbuckelnde Sklaven verwandeln. Als Kern des Niederländischseins nimmt er die Familie in den Blick, nicht den Welthandel, und verschafft seinen Lesern so Zutritt zum privaten häuslichen Leben, zu Privathäusern und Herdstellen, zu vollgeladenen Tafeln und den persönlichen Gefühlen einer Zeit, als ein Niederländer zu sein bedeutete, bodenständig, zu einem Kirchspiel gehörend, traditionsbewusst und ein Gewohnheitsmensch zu sein. Man wäre insofern fast geneigt, Schammer zu verzeihen, wäre da nicht der Umstand, dass es in niederländischen Wohnstuben durchaus Sklaven gab. Oder spiegelt sein Schweigen lediglich das Schweigen seiner schriftlichen Quellen wider? Ich weiß es nicht. Die niederländische Malerei der Zeit macht jedenfalls deutlich, dass die Realität eine andere war. Ein Gemälde Franz Hals aus dem Jahr 1648 zeigt im Zentrum der Leinwand inmitten einer Familie einen schwarzen Jugendlichen, vermutlich einen Sklaven, dem die Familie freundlich zugetan scheint. Die Gruppe posiert vor dem Hintergrund einer typischen provinziellen Landschaft, als sei es das Natürlichste von der Welt. In Schammers großzügig illustriertem Buch ist dieses Bild Hals allerdings nicht enthalten, obwohl ein anderes seiner Gemälde, ein einsames Ehepaar, vor einer niederländischen Landschaft aufgenommen wurde. Überhaupt gibt es in dem Band keine Bilder von Schwarzen. Doch da sie im geschriebenen Text nicht vorkommen, wären solche Illustrationen natürlich fehl am Platz. Die Folge dieser Form der Gelehrsamkeit ist ein blinder Fleck in einer ansonsten überaus hellsichtigen Abhandlung. Ein typisches Merkmal der akademischen Forschung des Westens übrigens, wie wir noch sehen werden. Drittens. Ab 1651 forderte Großbritannien die Niederlande in einer Reihe von Seekriegen heraus, die schließlich zur britischen Vorherrschaft nicht nur über Europa, sondern über die globale Ökonomie einschließlich des Sklavenhandels führten. In dieser Zeit folgte Cromwells Revolution gegen die absolute Monarchie und die Privilegien des Adels insofern dem niederländischen Vorbild, als auch hier die alttestamentarische Geschichte von der Befreiung der Israeliten vom Joch der Knechtschaft metaphorisch instrumentalisiert wurde. Im Bereich der politischen Theorie versuchte man zeitgleich jedoch, die antiken Schriften hinter sich zu lassen. Thomas Hobbes stand im Mittelpunkt dieser Entwicklung. Obgleich sein Leviathan einen Hybrid aus moderner und biblischer Symbolik darstellen mag, wird die Sklaverei jedoch in einem eindeutig säkulären Begriff verhandelt. Hobbes sieht in ihr eine Folge des Kriegs aller gegen alle im Naturzustand, so dass sie aus seiner Sicht zum natürlichen Wesen des Menschen gehört. Hobbes, der über seinen Förderer Lord Cavendish in die Geschäfte der Virginia Company verwickelt war, die eine Kolonie in Amerika verwaltete, akzeptierte die Sklaverei als einen unvermeidbaren Bestandteil der Logik der Macht. Selbst die Einwohner zivilisierter und blühender Nationen könnten in diesen Zustand zurückfallen. Hobbes war hinsichtlich der Sklaverei ehrlich und äußerte sich unmissverständlich. Nicht so John Locke. Der erste Satz des ersten Kapitels seiner zwei Abhandlungen über die Regierung von 1690 stellt eindeutig fest, Zitat, die Sklaverei ist ein so verächtlicher, erbärmlicher Zustand des Menschen und dem edlen Charakter und Mut unserer Nation derart entgegengesetzt, dass es schwerfällt zu begreifen, wie ein Engländer, geschweige denn ein Gentleman, sie verteidigen kann. Locks Entrüstung über die Ketten für die ganze Menschheit war jedoch nicht als Protest gegen die Haltung afrikanischer Sklaven auf den Plantagen der Neuen Welt gedacht, schon gar nicht gegen ihren Einsatz in britischen Kolonien. Die Sklaverei funktioniert hier vielmehr als Metapher für die Tyrannei der Gesetze des Ancien Regime, wie dieses Bild überhaupt recht häufig in Parlamentsdebatten über Verfassungstheorie Verwendung fand. Locke, der als Teilhaber der Royal African Company selbst in die britische Kolonialpolitik in Carolina involviert war, betrachtete die Versklavung von Schwarzen als eine eindeutig vertretbare Institution. Der Umstand, dass der politische Diskurs über den Gesellschaftsvertrag säuberlich von allen ökonomischen, die häusliche Produktion betreffenden Fragen getrennt wurde, macht diese zwiespältige Sichtweise möglich. In Großbritannien bedeutete Freiheit den Schutz des Privateigentums und dazu gehörten auch die Sklaven. Solange Sklaven in den Einflussbereich des Haushalts fielen, schützte das Recht ihren Status. Viertens. Schon 50 Jahre später sprach die gewandelte globale Realität dem klassischen Verständnis der Ökonomie und damit des Eigentums an Sklaven Hohn. Der Zucker veränderte die Plantagen in den westindischen Kolonien von Grund auf. Da sie sowohl kapital- als auch arbeitsintensiv war, kann die Zuckerproduktion als bruttoindustriell gelten. Sie führte zu einem dramatischen Anstieg der Importe afrikanischer Sklaven und zu einer brutalen Intensivierung ihrer Ausbeutung, um so die neue und anscheinend unersättliche europäische Nachfrage nach der süchtig machenden Süße des Zuckers decken zu können. An der Spitze des Booms, der die ganze Karibik erfasst hatte, stand die französische Kolonie Saint-Domingue, wo im Jahr 1767 63.000 Tonnen Zucker produziert wurden. Dies erzeugte wiederum eine scheinbar unersättliche Nachfrage nach Sklaven, deren Anzahl im Verlauf des 18. Jahrhunderts in Saint-Domingue um 1000% auf über 500.000 Menschen anstieg. In Frankreich waren bald über 20% der Angehörigen der Bourgeoisie von Handelsaktivitäten abhängig, bei denen Sklaven in irgendeiner Form eine Rolle spielten. Inmitten dieser Transformation verfassten die Denker der französischen Aufklärung ihre Texte. Während sie die indigene Bevölkerung der Kolonien anhand des Topos des edlen Wilden aus der neuen Welt idealisierten, scherten sie sich wenig um die Sklaverei als Lebenselixier der Ökonomie. Obwohl es in dieser Zeit bereits Bewegungen zur Abschaffung der Sklaverei gab und die Société des Amis des Noirs, die Gesellschaft der Freunde der Schwarzen, in Frankreich die Auswüchse der Sklaverei anprangerte, war die Verteidigung der Freiheit im Namen der Gleichheit der Rassen allerdings nach wie vor eine Seltenheit. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten, schrieb Jean-Jacques Rousseau gleich zu Beginn seines Gesellschaftsvertrags, der 1762 erstmals erschien. Keine menschliche Existenzweise scheint seinem Herzen und seinem Verstand mehr zu widersprechen als die Sklaverei. Doch selbst Rousseau, der Schutzheilige der französischen Revolution, verdrängte die Millionen real existierender, von Europäern gehaltenen Sklaven, während er die Institution selbst unerbittlich verurteilte. Die ungeheuerliche Tatsache, dass Rousseau die Sklaverei nicht erwähnt, wurde von der Wissenschaft peinlich genau herausgearbeitet, allerdings erst in jünger Zeit. Der in Katalonien geborene Philosoph Louis Salamolin hat 1987 ein Buch über die Aufklärung veröffentlicht, die er durch die Linse des Côte Noir betrachtet, jenes 1685 vom französischen König Ludwig XIV. Unterzeichneten des Dekrets, das den Umgang mit den schwarzen Sklaven in den Kolonien regelte und das erst 1848 endgültig außer Kraft gesetzt wurde. Artikel für Artikel nimmt sich Salamoulin das Gesetz vor, das nicht nur die Sklaverei und damit die Behandlung von Menschen als beweglichen Gütern legalisierte, sondern auch das Brandmarken, Foltern, körperliche Verstümmelungen und die Tötung von Sklaven, die sich ihrer unmenschlichen Behandlung widersetzten. Dem Côte Noir, der für alle Sklaven im französischen Einflussbereich galt, stellte die Texte der Philosophen der Aufklärung gegenüber, aus denen zwar ihre theoretische Empörung angesichts der Sklaverei spricht, die die praktische Sklaverei jedoch vollkommen ignorieren. Salamoulin ist zu Recht schockiert. Im Gesellschaftsvertrag argumentiert Rousseau, das Recht auf Sklaverei ist nichtig, nicht nur, weil es widerrechtlich, sondern auch, weil es sinnlos ist und nichts bedeutet. Die Wörter Sklaverei und Recht stehen im Widerspruch zueinander, sie schließen sich gegenseitig aus. Salamoulin führt uns die Konsequenzen dieser Aussage vor Augen. Der Côte Noir, zur Zeit Rousseaus, das beste Beispiel einer solchen Konvention, hat mit Rechts gar nichts zu tun. Das Recht, von dem darin die Rede ist, ist gar kein Recht, da es für sich in Anspruch nimmt, etwas zu legalisieren, was gar nicht legalisiert werden kann, die Sklaverei. Umso grotesker findet er es, dass Rousseau den Côte Noir in seinen Schriften an keiner Stelle erwähnt. Dem realen, ungeheuerlichen Beispiel dessen, was er kategorisch für unhaltbar erklärt, widmet er keinerlei Aufmerksamkeit. Salamoulin nimmt die Texte genau unter die Lupe und durchforstet sie nach Indizien, die Rousseaus Schweigen entschuldigen könnten, doch er kommt eindeutig zu dem Ergebnis, dass Rousseau die Fakten kannte. Der Philosoph der Aufklärung zitiert aus der Reiseliteratur seiner Zeit Peter Kolbs Bericht über die Hottentotten von 1719, Jean-Baptiste Duterres Werk über die Bewohner der westindischen Inseln von 1645, überspringt jedoch die Seiten, auf denen explizit die Schrecken der europäischen Sklaverei beschrieben werden. Rousseau spricht über Menschen aus allen Teilen der Welt, lässt jedoch die Afrikaner aus. Er berichtet über Menschen, die aus Grönland nach Dänemark verschleppt wurden und dort vor Traurigkeit vergingen, verliert jedoch kein Wort über die Trauer der Schwarzen, die man auf die westindischen Inseln verfrachtete, die in der neuen Welt zu Selbstmorden, Meutereien und zur Flucht von den Plantagen führte. Er erklärte, alle Menschen seien gleich und betrachtete das Privateigentum als Wurzel der Ungleichheit, doch an keiner Stelle zählt er zwei und zwei zusammen, um die von Franzosen aus Profitgier betriebene Sklaverei als zentrales Argument der Diskurse um Gleichheit und Eigentum zu erörtern. Wie in der Republik der Vereinigten Niederlande und in Großbritannien wurden auch in französischen Haushalten Sklaven eingesetzt und missbraucht. Es ist in der Tat unvorstellbar, dass Rousseau nicht wusste, dass es in Paris Boudoirs gab, wo man sich abwechselnd mit Affen oder schwarzen Knaben amüsieren konnte, wie es einem gerade beliebte. Angesichts dieser Beweise nennt Salah Moulin Rousseaus Schweigen rassistisch und widerwärtig. Diese Form der Empörung ist selten unter Wissenschaftlern, die als Angehörige ihrer Profession eigentlich dazu angehalten sind, in ihren Schriften leidenschaftliche Urteile zu vermeiden. Diese moralische Neutralität ist gleichsam in die Methode des Fachs eingebaut, die zwar auf einer Reihe philosophischer Prämissen beruhen, die jedoch auch zum Ausschluss bestimmter Aspekte führen. Ein Ideenhistoriker, der sich heute mit Rousseau im Kontext seiner Zeit befasst, wird die professionelle Form seiner Zunft wahren, indem er die historische Situation relativiert und den Rassismus Rousseaus unter Verweis auf die Sitten der Zeit erklärt und entschuldigt, um so anachronistische Fehlschlüsse zu vermeiden. Ein heutiger Philosoph wiederum, der dazu ausgebildet wurde, theoretische Positionen isoliert von ihrem historischen Kontext zu analysieren, wird Rousseaus Überlegungen eine Universalität zuschreiben, die über die Absichten und die persönlichen Beschränkungen des Autors weit hinausgeht, um so dem Fehlschluss des Argumentum ad hominem zu entgehen. In beiden Fällen nimmt man in Kauf, dass die beschämenden Fakten verschwinden. Sichtbar sind diese gleichwohl in allgemeinen historischen Abhandlungen über diese Zeit, in denen sie schlicht und ergreifend erwähnt werden müssen, denn als die Theorien der Aufklärung praktisch umgesetzt wurden, stolperten die Protagonisten der politischen Revolutionen in einer Weise über die ökonomischen Fakten der Sklaverei, die sie zwang, den Widerspruch anzuerkennen. Fünftens. Die Revolutionäre, die in den nordamerikanischen Kolonien für ihre Unabhängigkeit von Großbritannien kämpften, führten den politischen Diskurs Lockes für ihre eigenen Zwecke ins Feld. Die Metapher der Sklaverei spielt dabei eine zentrale Rolle, allerdings in einer neuen Bedeutung. Anführungszeichen. Die Amerikaner waren aufrichtig davon überzeugt, dass Menschen, von denen man gegen ihre Zustimmung Steuern erhob, im Wortsinne Sklaven waren, weil sie so die Macht zum Widerstand gegen die Unterdrückung verloren und weil Wehrlosigkeit unvermeidlich in die Tyrannei führte. Indem sie sich auf die von der Naturrechtstheorie formulierten Freiheiten beriefen, ließen sich die amerikanischen Kolonisten, die selbst Sklaven hielten, zu einer monströsen Unstimmigkeit hinreißen. Doch obwohl einige von ihnen, darunter Benjamin Rush, durchaus erkannten, wie wenig redlich das war, obwohl andere, Thomas Jefferson etwa, die Sklaverei den Engländern in die Schuhe schoben, obwohl die Sklaven selbst um ihre Freilassung ersuchten und obwohl einige Einzelstaaten Gesetze gegen die Sklaverei verabschiedeten, tolerierte die neue, der Freiheit verpflichtete Nation diese monströse Unstimmigkeit und schrieb die Sklaverei in der amerikanischen Verfassung fest. Der französische Enzyklopädist Denis Diderot sprach voller Bewunderung über die nordamerikanischen Revolutionäre. Sie hätten ihre Fesseln verbrannt und der Sklaverei getrotzt. Der Umstand, dass es sich im Fall der Vereinigten Staaten in erster Linie um einen kolonialen Freiheitskampf handelte, mag es ermöglicht haben, die Trennung zwischen dem politischen Diskurs und den gesellschaftlichen Institutionen aufrechtzuerhalten. 10 Jahre später, im Fall der Französischen Revolution, verhedderten sich die unterschiedlichen Bedeutungen der Sklaverei angesichts der fundamental widersprüchlichen Entwicklungen im französischen Mutterland und in den Kolonien hoffnungslos. Erst nach Jahren blutiger Auseinandersetzungen wurde die Sklaverei, die real existierende, nicht nur ihre metaphorische Analogie, in den französischen Kolonien abgeschafft, und selbst dieser Fortschritt war nur temporär. Obwohl die Abschaffung der Sklaverei die einzig logische Konsequenz der Idee der universellen Freiheit darstellte, wurde sie nicht durch revolutionäre Ideale oder gar revolutionäre Taten der Franzosen verwirklicht. Es waren die Sklaven selbst, die dies bewerkstelligten. Das Epizentrum dieses Kampfes bildete die Kolonie Saint-Domingue. Im Jahr 1791, als selbst die glühendsten Gegner der Sklaverei im Mutterland sich nicht dazu durchringen konnten, etwas dagegen zu tun, nahmen die 500.000 Sklaven in Saint-Domingue, der reichsten Kolonie nicht nur des französischen Imperiums, sondern aller europäischen Kolonialreiche, den Freiheitskampf selbst in die Hand. Sie reichten keine Petitionen ein, sondern griffen im Rahmen einer organisierten Revolte zum Mittel der Gewalt. 1794 zwangen die bewaffneten Schwarzen Saint-Domingues die Französische Republik, die de facto bereits erfolgte Abschaffung der Sklaverei in der Kolonie anzuerkennen. Offiziell proklamiert wurde sie bereits im August 1793 von den in die Karibik entsandten französischen Regierungskommissaren Léger, Félicien, Sontagnois und Étienne Polovère, die dabei auf eigene Faust handelten, und diese Entscheidung auf das gesamte französische Kolonialreich auszudehnen. Zwischen 1794 und 1800 kämpften die ehemaligen Sklaven nun als freie Männer gegen eine britische Streitmacht, von der sich viele Weiße oder der Gruppe der Mulatten zugehörige Grundbesitzer die Wiedereinführung der Sklaverei erhofften. Unter der Führung Toussaint Louverture führten die schwarzen Truppen den Engländern eine militärische Niederlage zu, die wiederum in Großbritannien die Abolitionisten stärkte, so dass die Bühne bereitet war für das Verbot des Sklavenhandels auf englischen Schiffen im Jahr 1807. Noch im Jahr 1801 befürchtete der ehemalige Sklave und jetzige Gouverneur Toussaint Louverture, die Regierung in Paris könnte die Abschaffung der Sklaverei rückgängig machen. Dennoch entwarf Toussaint Louverture, der immer noch loyal zur Republik stand, eine Verfassung für die Kolonie, die weit fortschrittlicher war als alle vergleichbaren Dokumente im Rest der Welt. Vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf die Grundlagen der Demokratie, in jedem Fall aber im Hinblick auf die Staatsbürgerschaft, die alle Menschen ohne Ansehen ihrer Rasse einschließen sollte. Als Napoleon sich 1802 tatsächlich daran machte, die Sklaverei und den Code Noir wieder einzuführen, ließ er Toussaint Louverture gefangen nehmen und nach Frankreich bringen, wo er 1803 starb. Ein Expeditionsheer unter dem Kommando General Charles Leclerc d'Aussant sollte die Kolonie unter Kontrolle bringen, wobei die Truppen so brutal gegen die schwarze Bevölkerung vorgingen, dass Beobachter von einem Genozid sprachen. Doch die schwarzen Bürger Saint-Domingues griffen erneut zu den Waffen. Sie demonstrierten, so hielt es Leclerc in eigenen Worten fest, dass es nicht genüge, Toussaint entfernt zu haben, es gibt 2000 Führer, welche entfernt werden müssen. Am Neujahrstag 1804 tat der neue militärische Anführer Jean-Jacques de Salines dann den letzten Schritt und rief die Unabhängigkeit von Frankreich aus, womit er die Abschaffung der Sklaverei und das Ende des kolonialen Status miteinander verband. Unter einer blau-roten Fahne, man hatte das Weiß der französischen Flagge entfernt, mit dem Wahlspruch Freiheit oder Tod besiegte er die französischen Truppen und vernichtete anschließend die weiße Bevölkerung Saint-Domingues. Im Jahr 1805 errichtete er dann eine unabhängige Nation schwarzer Bürger mit einer eigenen Verfassung, ein Reich, welches das Napoleons widerspiegeln sollte und dem er den arawakischen Namen Haiti gab. Für diese Ereignisse, die zur uneingeschränkten Freiheit der Sklaven und zur Unabhängigkeit der Kolonie führten, gab es kein historisches Beispiel. Nie zuvor hatte eine Sklavengesellschaft erfolgreich ihre herrschende Klasse gestürzt. Durch ihre Selbstbefreiung erwarben sich die afrikanischen Sklaven Saint-Domingues mit Gewalt die Anerkennung amerikanischer und europäischer Weiße, selbst wenn es dann nur um Anerkennung in Form von Furcht gehandelt haben mag. Unter den Anhängern des Egalitarismus erwarben sie sich zugleich Respekt. Ein Jahrzehnt lang, bis zu dem Moment, als die brutale Beseitigung der Weißen signalisierte, dass sie sich bewusst von ihrem universalistischen Prinzipien zurückgezogen hatten, übertrafen die schwarzen Jakobiner Saint-Domingues das französische Mutterland, was die aktive Verwirklichung des aufklärerischen Ideals der Freiheit anbelangte. Damit schienen sie den Beweis erbracht zu haben, dass die französische Revolution kein rein europäisches Phänomen darstellte, sondern von weltgeschichtlicher Bedeutung war. Wenn wir uns inzwischen an andere Narrative gewöhnt haben, in denen die Ereignisse in den Kolonien nur als Fußnoten der europäischen Geschichte vorkommen, so hat man uns ernsthaft in die Irre geführt. Die Ereignisse in Saint-Domingue spielen eine zentrale Rolle in allen Versuchen zeitgenössischer Beobachter, sich einen Reim auf die französischen Revolution und die Ereignisse zu machen, die auf sie folgten. Wir müssen die Fakten aus dieser Perspektive betrachten. Sechstens. Versuchen wir nachzuvollziehen, wie sich die logische Abfolge der Ereignisse, die zur Abschaffung der Sklaverei in Saint-Domingue führten, aus der Warte der europäischen Zeitgenossen dargestellt haben muss, die sich ihrerseits inmitten eines Bewusstseinswandels befanden. Die französischen Revolutionäre verstanden sich von Anfang an als eine Befreiungsbewegung, die die Menschen aus der Sklaverei der feudalen Ungleichheit führen wollte. Im Jahr 1789 waren Wahlsprüche wie »Lebt frei oder sterbt« oder »Lieber tot als Sklave« weit verbreitet. Und in diesem Sinn brandmarkte auch die Marseillaise die alte Knechtschaft. Diese Revolution richtete sich nicht allein gegen die Tyrannei eines einzelnen Herrschers, sondern gegen alle Traditionen, die das allgemeine Prinzip der menschlichen Freiheit verletzten. Der deutsche Publizist Johann Wilhelm von Achenholz, der im Sommer 1789 über die Ereignisse in Paris berichtete und von dem hier noch die Rede sein wird, legte seine übliche journalistische Neutralität ab und erklärte feierlich, das französische Volk, das gewohnt seine Ketten zu küssen, diese gigantischen Ketten mit einem alles besiegenden Mut in wenigen Stunden zerbrochen hat und freier wird, als es die Römer und Griechen waren, als die Amerikaner und Briten es sind. Doch wie lagen die Dinge in den Kolonien, der Quelle des Reichtums eines großen Teils der französischen Bevölkerung? Die Bedeutung des Wortes Sklaverei hing auch davon ab, wie die Menschen in den Kolonien auf die Ereignisse des Jahres 1789 reagieren würden, nicht zuletzt in Saint-Domingue, dem Kronjuwel des französischen Imperiums. Würden die Kolonisten dem Beispiel der Amerikaner folgen und revoltieren, wie einige kreolische Plantagenbesitzer es forderten? Oder würden sie brüderlich zu den Menschen im Mutterland stehen und sich zu freien Bürgern Frankreichs erklären? Falls sie den zweiten Weg einschlagen würden, wer sollte dann als Bürger gelten? Die Grundbesitzer natürlich, so viel war klar. Aber nur die Weißen unter ihnen? Immerhin befand sich schätzungsweise ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche Saint-Domingues in der Hand von Mulatten. Sollten nicht auch sie zur neuen Bürgerschaft gehören? Und was war mit den freien Schwarzen? War das Eigentum oder die Rassenzugehörigkeit das entscheidende Kriterium für all jene, die Bürger Frankreichs sein wollten? Die drängendste Frage lautete jedoch, wenn die Staatsbürgerschaft prinzipiell auch Schwarze einschließen konnte, wenn also, in anderen Worten, die implizit rassistischen Annahmen, auf denen der Code Noir basierte, nicht länger gültig waren, wie ließ sich dann die legale Versklavung von Schwarzen weiterhin rechtfertigen? Und wenn man zu dem Ergebnis gelangte, sie sei nicht länger gerechtfertigt, wie sollte man dann noch das Kolonialsystem aufrechterhalten? Als sich die Logik der Freiheit in den Kolonien entfaltete, drohte diese Entwicklung, das institutionelle Gerüst der Sklavenökonomie als solcher zu sprengen, von der wiederum ein substanzieller Teil der französischen Bourgeoisie abhängig war, um deren politische Revolution es hier doch eigentlich ging. Im Rahmen jener universalistischen Begriffe, in denen die Franzosen sich mittlerweile zu sehen gelernt hatten, war es allerdings gerade die Logik der Freiheit, der die Revolution ihre Legitimität verdankte. Die haitianische Revolution stellte also eine Feuerprobe für die Ideale der französischen Aufklärung dar, und jeder Europäer, der als Leser an der bürgerlichen Öffentlichkeit der Zeit teilnahm, war sich dessen wohl bewusst. Die Augen der Welt sind jetzt auf Saint-Domingo gerichtet. Mit diesen Worten begann ein Artikel der 1804 in der von Aachenholz gegründeten Zeitschrift Minerva erschien. Aachenholz hatte seit ihrem Ausbruch über die französische Revolution berichtet und hielt seine Leser ab 1792 auch über die Revolution in Saint-Domingo auf dem Laufenden. Über ein ganzes Jahr hinweg, vom Herbst 1804 bis Ende 1805, widmete die Minerva den Ereignissen in der Karibik eine fortlaufende Serie, die schließlich über 100 Seiten umfasste und Quellenmaterial, Zusammenfassungen der Nachrichten sowie Augenzeugenberichte enthielt, mit deren Hilfe sich die Leser der Zeitschrift nicht nur über den Unabhängigkeitskampf mit dem Wahlspruch Freiheit oder Tod dieser französischen Kolonie informieren konnten, sondern auch über die Ergebnisse der vergangenen 10 Jahre. Aachenholz selbst stand der Gewalt, die im Zuge der Revolution zum Einsatz kam, wie auch dem jakobinischen Terror im Mutterland, zwar skeptisch gegenüber. Mit der Zeit begann er jedoch durchaus Toussaint L'Ouverture zu schätzen. So veröffentlichte er als eine Folge seiner Serie ein Kapitel in deutscher Übersetzung aus einem Manuskript eines britischen Offiziers, Marcus Rainford, der Toussaint L'Ouvertures Charakter, Führungsqualitäten und Menschlichkeit in den höchsten Tönen pries. Aachenholz Zeitschrift bediente sich recht freizügig englischer und französischer Quellen, so dass wir davon ausgehen können, dass seine Berichte die Nachrichten widerspiegelten, die die Leser in anderen europäischen Ländern erreichten. Die Artikel aus der Minerva wurden ihrerseits von unzähligen Zeitungen übernommen. Eine trotz aller das geistige Eigentum betreffenden Einschränkungen offene Form der Kommunikation, die es bis in die Frühzeit des Internets so nicht wiedergeben sollte. Obwohl die französische Presse ab 1803 der Zensur unterlag, berichteten britische sowie amerikanische und polnische Zeitungen und Zeitschriften, zum Beispiel die Edinburgh Review, über die Ereignisse während des letzten Aktes des revolutionären Kampfes in Saint-Domingue. William Wordsworth verfasste gar ein Sonett mit dem Titel Tout Toussaint L'Ouverture, das im Februar 1803 in der Morning Post erschien und in dem er die Wiedereinführung des Code Noir in den französischen Kolonien anprangerte. Innerhalb der deutschsprachigen Presselandschaft der Zeit war die Berichterstattung der Minerva einzigartig. Schon 1794, 2 Jahre nach ihrer Gründung, hatte sie sich den Ruf erworben, die beste Zeitschrift des Genres der politischen Journale zu sein. Man bemühte sich um Unparteilichkeit und Objektivität, die Tatsachen sollten im Mittelpunkt stehen. Die Zeitschrift zielte auf eine historische Wahrheit, die noch belehrenden Stoff für unsere Enkel sein sollte. Gemäß ihrem englischsprachigen Motto verschrieb sich die Zeitschrift der Aufgabe, den Geist und die Umstände des Zeitalters aufzuzeigen, sowie seine Erscheinungsformen und agierenden Kräfte. To see the very age and body of the time, its form and pressure. 1798 lag die Auflage bereits bei 3000 Exemplaren, was noch heute mehr als beachtlich wäre für eine anspruchsvolle intellektuelle Zeitschrift. Und bis 1809 soll sie sich noch einmal verdoppelt haben. Achenholz Biografien zufolge war die Minerva die bedeutendste politische Zeitschrift an der Jahrhundertwende und das galt sowohl für die Qualität ihres Inhalts, der von regelmäßigen Korrespondenten, bei denen es sich um Persönlichkeiten handelte, die sich selbst in der Öffentlichkeit einen Namen gemacht hatten, gestaltet wurde, als auch für das Niveau ihrer Leserschaft, zu der einige der einflussreichsten Personen Deutschlands zählten. So soll etwa der preußische König Ludwig Wilhelm III. Die Minerva ständig gelesen haben. Goethe und Schiller lasen die Zeitschrift, letzterer korrespondierte sogar mit Achenholz, ebenso Klopstock, der selbst Beiträge verfasste, Schelling und der französische General Lafayette, der nach der Verhaftung Ludwig XIV. Geflohen und zwischen 1792 und 1797 in Österreich und Preußen interniert war. Und natürlich, es gibt keinen Grund, dieses Geheimnis nicht endlich zu lüften, zählte, so geht es aus seinen veröffentlichten Briefen hervor, auch der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu den regelmäßigen Lesern der Minerva. Siebtens. Was inspirierte Hegel eigentlich zu seiner Vorstellung zum Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft? So lautet eine Frage, die Hegel-Forscher wiederholt gestellt haben. Sie beziehen sich dabei auf die berühmte Metapher des Kampfes auf Leben und Tod zwischen dem Herrn und dem Knecht, die nach Hegel den Schlüssel darstellt zum Verständnis der Art und Weise, in der sich die Freiheit im Verlauf der Weltgeschichte entfaltet. Zum ersten Mal präsentiert er dieses Bild in der Phänomenologie des Geistes, die er in den Jahren 1805-1806, also während des ersten Jahres der Existenz Haitis als unabhängiger Nation, in Jena verfasste und die 1807 veröffentlicht wurde, in dem Jahr, als Großbritannien den Sklavenhandel abschaffte. Ja, woher stammt diese Idee eigentlich? Ideengeschichtlern, die sich auf deutsche Philosophie spezialisiert haben, fällt nur ein Ort ein, an dem sich nach einer Antwort zu suchen lohnt, in den Schriften anderer Philosophen. Möglicherweise habe Hegel die Metapher von Fichte übernommen, schreibt George Armstrong Kelly, wobei, Zitat, das Problem von Herrschaft und Knechtschaft eigentlich seiner Weise nach ein platonisches ist. Judith Schakler schlägt den gewöhnlichen Weg ein und führt Hegels Überlegungen auf Aristoteles zurück. Otto Pögeler, und es gibt wohl kaum einen anerkannteren Vertreter der deutschen Hegelforschung, glaubt, die Metapher stamme gar nicht aus der Antike, es handle sich vielmehr um ein völlig abstraktes Beispiel. Nur ein einziger Autor, Pierre Franklin Tavarier, hat jemals eine Verbindung zwischen Hegel und Haiti hergestellt, wobei sein Argument auf der Tatsache aufbaut, dass es Hinweise gibt, nach denen Hegel die Schriften des französischen Abolitionisten Abbé Grégoire gelesen hatte. Tavariers Arbeit aus den frühen 90er Jahren wurde, soweit ich feststellen kann, vom Establishment der Hegelforschung fast vollkommen ignoriert. Doch auch Tavarier setzt sich mit dem späten Hegel auseinander, mit Schriften aus einer Zeit, als die Dialektik von Herr und Knecht längst ausgearbeitet vorlag. Niemand hat es jedoch bislang gewagt, die Hypothese vorzuschlagen, Hegel könnte in den Jenauer Jahren 1803 bis 1805 auf diese Metapher gestoßen sein, als er Berichte in Zeitungen und Zeitschriften las. Dabei hatte genau dieser Hegel in genau der Zeit, in der er die Dialektik von Herr und Knecht zum ersten Mal entwarf, Folgendes notiert. Das Zeitungslesen des Morgens früh ist eine Art von realistischen Morgensegen. Man orientiert seine Haltung gegen die Welt an Gott oder an dem, was die Welt ist. Jenes gibt dieselbe Sicherheit wie hier, dass man wisse, wie man daran sei. Uns bleiben also nur zwei Alternativen. Entweder war Hegel der blindeste unter all den blinden europäischen Philosophen der Freiheit, ein Denker, der selbst Rousseau und Locke um Längen übertraf, was die Fähigkeit anbelangte, die Realität vor der eigenen Nase auszublenden, die gedruckten Buchstaben nämlich, die er sich am Frühstückstisch vor das Gesicht hielt, Oder Hegel wusste Bescheid, wusste, dass reale Sklaven erfolgreich gegen ihre realen Herren aufbegehrten und entwickelte die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft ganz bewusst innerhalb dieses zeitgenössischen Kontextes. In seinem wichtigen Buch Silencing the Past schreibt Michel Rolf Thorillon, die haitianische Revolution sei als historisches Ergebnis durch den eigentümlichen Umstand gekennzeichnet, dass sie selbst noch in dem Moment undenkbar schien, in dem sie sich vollzog. Er hat natürlich recht, wenn er betont, aufgrund ihrer vorgefertigten Kategorien seien die Zeitgenossen nicht in der Lage gewesen, die Logik der sich in Haiti abspielenden Revolution zu begreifen. Im Hinblick auf die Geschichte Haitis besteht aber die Gefahr, zwei Formen des Schweigens zu verwechseln, das der Vergangenheit und das der Gegenwart. Selbst wenn die Frauen und Männer des 18. Jahrhunderts noch Rassenschranken im Kopf gehabt haben mögen, wenn sie über die grundsätzliche Gleichheit aller Menschen nachdachten, eine Beschränkung, die manche von uns inzwischen überwunden haben, so waren sie doch immerhin darüber informiert, was vor sich ging. Heute, in einer Zeit also, in der die Sklavenrevolution eher vorstellbar wäre, ist sie wegen der Konstruktion der Diskurse jener Einzeldisziplinen, in denen das Wissen über die Vergangenheit tradiert wird, weit weniger sichtbar. Die europäischen Zeitgenossen dachten gerade deshalb über die haitianische Revolution nach, weil dieses Ereignis den Rassismus, der in vielen ihrer Vorurteile versteckt war, in Frage stellte. Man musste kein Befürworter des Sklavenaufstandes sein, um zu erkennen, welche zentrale Bedeutung er für den politischen Diskurs der Zeit hatte. Bereits im Zeitalter der Revolutionen waren sich die Menschen sehr wohl darüber im Klaren, dass die Gründung Haitis etwas Außergewöhnliches war. Und selbst die Gegner des Aufstands waren der Ansicht, dieses bemerkenswerte Ereignis sei der Aufmerksamkeit der Philosophen würdig. Marcus Rainford schrieb 1805, der Geist des Aufruhrs habe die Revolution verursacht. Gerade die Tatsache, dass dieser Geist nicht nur über Rassengrenzen hinweg ansteckend sei, sondern auch die Kluft zwischen Herr und Knecht überwinden konnte, erlaubte es zu behaupten, das Streben nach Freiheit sei wahrhaft universell, ein welthistorisches Ereignis, ja ein Beispiel, das dem alten Paradigma die Grundlagen entzog, ohne auf eine abstrakte Ontologie der Natur zurückgreifen zu müssen. Bevor er die Phänomenologie des Geistes verfasste, hatte sich Hegel dem Thema der gegenseitigen Anerkennung mittels des Begriffs der Sittlichkeit angenähert. Er handelte von Verbrechern, die sich gegen die Gesellschaft stellten, die die gegenseitigen Beziehungen innerhalb religiöser Gemeinschaften verletzten oder persönliche Zuneigung missachteten. Doch nun wagte es dieser Dozent, der gerade einmal Mitte 30 war, diese frühen Entwürfe, die aus Sicht des philosophischen Establishments viel leichter zu akzeptieren waren, über den Haufen zu werfen und nicht den Widerspruch zwischen der Sklaverei und einem mythisch verklärten Naturzustand, wie es seit Hobbes und Rousseau üblich geworden war, zum zentralen Gegenstand seiner Arbeit zu machen, sondern den Konflikt zwischen Herren und Knechten. Und indem er dies tat, öffnete er seinen Text für die Gegenwart, für die historische Wirklichkeit, die ihn wie unsichtbare Tinte umgab. Achtens. Sehen wir uns nun also Hegels Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft etwas näher an und konzentrieren wir uns dabei auf die besonders ins Auge fallenden Aspekte dieses Verhältnisses. Ich beziehe mich dabei nicht allein auf die relevanten Passagen aus der Phänomenologie des Geistes, sondern auch auf die jener Jahre aus den Jahren 1803 bis 1806, die Hegel unmittelbar zuvor verfasste. Die Stellung des Herrn ist für Hegel nicht ausschließlich politisch, sondern auch ökonomisch definiert. Im System der Sittlichkeit aus dem Jahr 1803 heißt es dazu: Der Herr ist im Besitz eines Überflusses des physischen Notwendigen überhaupt und der andere, der Knecht bzw. Sklave, im Mangel desselben. Zunächst ist die Gestalt des Bewusstseins des Herrn eine selbstständige, welchem das Fürsichsein, die andere das Unselbstständige, dem das Leben oder das Sein für ein anderes das Wesen ist? Jenes ist der Herr, dies ist der Knecht. Der Knecht ist durch die mangelnde Anerkennung gekennzeichnet, die ihm zuteil wird. Er gilt als Ding. Die Dingheit macht das Wesen seines Bewusstseins aus, wie sie ja auch die rechtliche Stellung des Sklaven im Code Noir wesentlich bestimmte. Im Laufe der dialektischen Bewegung verliert der Herr seine scheinbar dominierende Stellung, da er sich der Tatsache bewusst wird, dass er in Wahrheit vollkommen vom Knecht abhängig ist. Man muss sich den Herren lediglich als ein Kollektiv vorstellen, um die deskriptive Relevanz von Hegels Analyse zu erkennen. Auch die Klasse der Sklavenhalter ist auf die Institution der Sklaverei angewiesen, weil sie jenen Überfluss hervorbringt, der ihren Wohlstand ausmacht. Daher kann diese Klasse nicht zum Agens des geschichtlichen Fortschritts werden, wie sie ihre eigene Existenz nicht zerstören. Doch dann erlangen die Sklaven, um hier auch im Plural zu sprechen, Selbstbewusstsein, indem sie demonstrieren, dass sie keine Dinge bzw. Objekte sind, sondern Subjekte, die die materielle Natur verwandeln können. An diesem Punkt werden Hegels Ausführungen unklar und der Text verstummt. Angesichts des historischen Kontexts der Phänomenologie ist die Schlussfolgerung allerdings klar. Diejenigen, die sich einst in die Sklaverei fügten, stellen ihr Menschsein unter Beweis, wenn sie bereit sind, lieber zu sterben, als in der Unterwerfung zu verharren. Ein Gesetz, in diesem Fall der Code Noir, das sie als Ding betrachtet, kann dann nicht länger als bindend gelten, wenngleich der Sklave nach Hegel zuvor selbst für seine mangelnde Freiheit verantwortlich war, da er sich ursprünglich gegen die Freiheit und für das Leben, die reine Selbsterhaltung, entschieden hatte. Hegel besteht in der Phänomenologie des Geistes also darauf, dass den Sklaven ihre Freiheit nicht einfach von oben geschenkt werden könne. Die Selbstbefreiung muss in einem Kampf auf Leben und Tod errungen werden. Und es ist allein das Daransetzen des Lebens, wodurch die Freiheit erlangt wird. Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden, aber es hat die Wahrheit dieses Anerkanntseins als eines selbstständigen Selbstbewusstseins nicht erreicht. Das Ziel dieser Befreiung aus der Sklaverei kann nun allerdings nicht darin bestehen, den Herrn zu unterjochen, denn das würde nur in dieselbe existenzielle Sackgasse führen, in welcher dieser sich befindet. Es gilt vielmehr, die Sklaverei selbst abzuschaffen. Bedenkt man, wie einfach sich die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft einer solchen Lektüre unterziehen lässt, kann man sich also nur darüber wundern, dass das Thema Hegel und Haiti so lange ignoriert wurde. Hegel-Forscher sind nicht allein eine Antwort auf diese Frage schuldig geblieben, sie haben es während der letzten 200 Jahre sogar versäumt, sie überhaupt zu stellen. 9. Ein wichtiger Grund für dieses Versäumnis ist sicher der Umstand, dass Marxisten sich Hegels dialektisches Modell angeeignet und es auf die Gesellschaft bezogen. Ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, seit Marx' Frühschriften also, las man Hegels Ausführungen zum Konflikt zwischen Herr und Knecht nicht mehr im Wortsinn, sondern erneut als Metapher, dieses Mal als Bild für den Klassenkampf. Im 20. Jahrhundert hatte dieser hegelmarxistische Interpretation wichtige Fürsprecher in Georg Lukács, Herbert Marcuse und Alexandre Courbet, dessen Vorlesungen über die Phänomenologie des Geistes eine brillante Relektüre der hegelschen Texte durch die marxistischen Brille boten. Das Problem besteht darin, dass unter all seinen Lesern, gerade bei weißen Marxisten, die Tendenz bestand, die real existierende Sklaverei als irrelevant zu betrachten, dass sie diese gemäß dem Stufenmodell der Geschichte als vormoderne Institution abtun konnten, selbst wenn sie bis in ihre eigene Gegenwart verbreitet war. Diese Lesart ist allerdings nur dann halbwegs plausibel, wenn wir davon ausgehen, dass Hegels historisches Narrativ sich ausschließlich auf Europa bezog und dass die Sklaverei darin als antike Institution aus dem Mittelmeerraum galt, die man längst hinter sich gelassen hatte. Ich schreibe halbwegs, weil Schuldknechtschaft und Leibeigene auch im Jahr 1806 noch längst nicht von der Bildfläche verschwunden waren und man nach wie vor darüber diskutierte, ob Sklaverei mit den Gesetzen vereinbar sei oder nicht. Die offizielle marxistische Lesart enthält implizit einen Funken Rassismus, auch wenn dies allein der Vorstellung von der Geschichte als teleologischen Fortschreitenden geschunden ist. Dass dem so ist, konnte man deutlich erkennen, als weiße Marxisten die These zurückwiesen, die Sklaverei auf den Plantagen sei eine durch und durch moderne Form der kapitalistischen Ausbeutung, die der von Marx inspirierte, in Trinidad geborene Eric Williams 1944 in Capitalism and Slavery entwickelte, die jedoch der ebenfalls aus Trinidad und Tobago stammende L.R.C. James bereits 1938 in seinem Buch »Die schwarzen Jakobiner« präsentiert hatte. Hegelforscher wie Ludwig Sieb haben die marxistische Interpretation von Hegels Beispiel von Herr und Knecht als Modell des Klassenkampfs zu Recht als anachronistisch kritisiert. In der Folge gab es unter Philosophen dann jedoch die Tendenz, sich von jeder Form der sozialen Kontextualisierung zu verabschieden. Hegel im Sinne des Klassenkampfs zu lesen, ist in der Tat anachronistisch. Die Interpreten hätten sich allerdings auf die historischen Ereignisse in Hegels Gegenwart konzentrieren sollen, anstatt sämtliche sozialen Lesarten über Bord zu werfen. Marxistische Gelehrte haben inzwischen jedoch ein anderes Interessengebiet Hegels beleuchtet, das bis ins 20. Jahrhundert hinein vollkommen unterschätzt wurde. Im Jahr 1803 hatte Hegel nämlich Adam Smith »Wohlstand der Nationen« gelesen und daraus sein Verständnis der bürgerlichen Gesellschaft als moderne Ökonomie abgeleitet, eine Gesellschaft, die aus den Transaktionen der Bürger heraus entsteht. Dass Hegel im Zusammenhang mit der Arbeitsteilung Smith, Beispiel der Stecknadelproduktion, zitiert, das überhaupt nicht zu dem Modell der Dialektik von Herr und Knecht passt, hat unter Marxisten große Aufregung ausgelöst. Sie haben aber übersehen, dass Smith sich in seinem Buch auch mit der modernen Sklaverei auseinandersetzt. Darüber, dass Hegels Sicht auf die Politik zutiefst modern war, besteht längst Einigkeit. Sie basiert auf einer Interpretation der Französischen Revolution als entscheidenden Bruch mit der Vergangenheit. Hegel spielt in der Phänomenologie des Geistes auf die Ereignisse im Nachbarland an, allerdings ohne die Revolution beim Namen zu nennen. Er übernahm Adam Smiths Theorie der Ökonomie und sah in der Französischen Revolution ein modellhaftes Beispiel der Politik, doch warum sollte er nur in dieser beiden Hinsichten modern gewesen sein? Die Sklaverei war das drängendste soziale Problem der Zeit. In den Kolonien rebellierten die Sklaven, in der wohlhabendsten Kolonie vor allem gerade erfolgreich. Warum sollte Hegel, ja wie konnte Hegel, sich in einer solchen Situation weiterhin in die Aristoteles-Lektüre vertiefen? Es steht außer Zweifel, dass Hegel über die reale Situation der Sklaven und ihre revolutionären Kämpfe informiert war. Im Zuge der vielleicht politischsten Stellungnahme seiner Karriere machte er die sensationellen Ergebnisse in Haiti zum Dreh- und Angelpunkt seiner Argumentation in der Phänomenologie des Geistes. Der reale und erfolgreiche Aufstand der Sklaven in der Karibik gegen ihre Herren war der Augenblick, in dem die dialektische Logik der Anerkennung als Thema der Weltgeschichte sichtbar wurde, als Moment in der Geschichte der universellen Verwirklichung der Freiheit. Selbst wenn Achenholz, der Redakteur der Minerva, der über die Geschichte berichtete, während sie gemacht wurde, das so auf den Seiten seines Journals nicht länger geschrieben haben mag, war Hegel, sein langjähriger Leser, doch in der Lage, dies zu erkennen. In diesem historischen Moment berührten sich Theorie und Realität. In der Sprache Hegels ausgedrückt, das Vernünftige, die Freiheit, wurde Wirklichkeit. Das ist der springende Punkt, wenn man die Originalität von Hegels Argument verstehen will, mit dem die Philosophie die Grenzen der akademischen Theorie sprengte und zu einem Kommentar der Geschichte der Welt wurde. Zehntens. Es gibt also noch vieles zu erforschen. Man müsste auch andere Texte vor dem Hintergrund dieses Bezugs zu Haiti lesen. Der Abschnitt der Phänomenologie des Geistes etwa, in dem Hegel sich kritisch mit der pseudowissenschaftlichen Schädellehre auseinandersetzt, bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn man sie als Kritik an damals bereits kursierenden Theorien des biologischen Rassismus liest. Ähnlich verhält es sich mit Hegels Anspielung auf Robinson Crusoe in den Texten zur philosophischen Propädeutik. Hegel besteht hier darauf, man müsste den auf einer einsamen Insel gestrandeten Robinson, der so etwas darstellt wie den Prototyp eines Menschen im Zustand der Natur, immer zusammen mit seinem Diener bzw. Sklaven Freitag denken. Eine implizite Kritik an Hobbes individualistischer Variante des Naturzustands. Auch Hegels früheste Vorlesung über die Philosophie des Rechts, die er 1817-1818 in Heidelberg vortrug, enthalten einen Abschnitt, der so besser verständlich wird. Er beginnt mit dem entscheidenden Punkt der Selbstbefreiung der Sklaven. Wenn ich auch als Sklave geboren und vom Herrn ernährt und erzogen bin, und wenn meine Eltern und Voreltern alle Sklaven waren, so bin ich frei im Augenblick, wo ich es will, wo ich zum Bewusstsein meiner Freiheit komme. Denn die Persönlichkeit und Freiheit meines Willens sind wesentliche Teile meiner selbst, meiner Persönlichkeit. Hegel fährt fort. Auch wenn es zum Begriff der Freiheit gehört, Eigentum haben zu können, ist Besitz an einer anderen Person ausgeschlossen. Und wenn ich einen prügeln ließe, so schadet dies seiner Freiheit nicht. Es ist offenkundig, dass Hegel hier von zeitgenössischer moderner Sklaverei spricht. Ebenso wird klar, dass ein Bewusstsein der eigenen Freiheit voraussetzt, dass man wirklich frei wird. Das ist nicht nur ein Gedanken, sondern wirklich ein freier Mensch in der Welt. In der überarbeiteten Fassung dieser Vorlesung, die Hegel in seinem ersten Berliner Jahr 1818-1819 hielt, stellt er dann ausdrücklich einen Zusammenhang her zwischen der Befreiung des Sklaven und der historischen Verwirklichung der Freiheit. Dass der Mensch frei werde, dazu gehört also eine freie Welt. Dass keine Sklaverei sei, ist die sittliche Forderung. Die Forderung wird nur so erfüllt, dass, was er es sein soll, als eine äußerliche Welt erscheint, die er sich aneignet. Wir hätten auch dann daraus keinen Anlass mehr, die Verblüffung des Herausgebers dieses Vorlesungsmitschrift zu teilen, der 1983 anmerkte, Hegel spreche überraschend häufig von der Sklaverei. Und wir könnten die von anderen meist überlesene Tatsache, dass Hegel in seinem Spätwerk Philosophie des Geistes aus dem Jahr 1830 die haitianische Revolution namentlich erwähnt, als Bestätigung der hier entwickelten These lesen. Aufschlussreich könnte es auch sein, die These des französischen Philosophen Jacques Dund erneut aufzugreifen, nach der Hegel in diesen Jahren Kontakte zu radikalen Freimaurern gehabt habe. Immerhin stoßen wir in der Geschichte von Hegel und Haiti immer wieder auf diese Gemeinschaft. Nicht nur Aachenholz, der Herausgeber der Minerva, war ein Freimaurer, sondern auch seine regelmäßigen Korrespondenten Konrad Engelbert Olsner, den Hegel 1794 traf, und Georg Forster, dessen Arbeiten Hegel zur Kenntnis nahm, sowie weitere Intellektuelle, zu denen Hegel Verbindung pflegte. Der englische Offizier Marcus Rainsford, dessen Buch über die Geschichte der Unabhängigkeit Haitis hier bereits mehrfach zur Sprache kam, ein Kapitel daraus erschien, ich habe darauf hingewiesen, in der Minerva, war ebenfalls ein Mitglied dieser Gemeinschaft und die Freimaurer spielten, auf diesen Punkt geht Dund allerdings nicht ein, eine zentrale Rolle bei den Aufständen in Saint-Domingue. Es war durchaus nicht ungewöhnlich, dass die mulattischen Kinder weißer Farmer aus den Kolonien, deren Mütter bisweilen rechtmäßige Ehefrauen ihrer Väter waren, nach Frankreich gebracht und dort erzogen wurden. Und es ist bemerkenswert, dass die egalitär gesinnten Logen des radikalen Flügels der französischen Freimaurerei einen Freiraum boten, in dem rassische, religiöse, ja sogar Geschlechtergrenzen zumindest vorübergehend überwunden werden konnten. Etienne Poloverel, der gemeinsam mit Lichère, Félicité, Donoir als französischer Kommissar in Saint-Domingue fungierte, wo die beiden 1793 die Abschaffung der Sklaverei in der Kolonie verkündeten, gehörte in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts einer Loge in Bordeaux an. In einer Zeit also, während derer sich eine überraschend große Anzahl junger Mulatten, die später zu den Anführern der Revolte in Saint-Domingue zählen sollten, ebenfalls in diesem Seehafen aufhielten, der einen Knotenpunkt des Sklavenhandels darstellte. Zwei von ihnen, Vincent Anguet und Julien Raymond, waren in Frankreich als Juristen ausgebildet worden und traten bereits im ersten Jahr der Französischen Revolution für die Rechte der Mulatten ein. Ihr Scheitern ließ sie ganz unterschiedliche Wege einschlagen. Auguet kehrte mit der Unterstützung der Société des Amis des Noirs und vermutlich weiterer Helfer aus dem Umkreis der Freimaurer und Abolitionisten in London und Philadelphia in die Kolonie zurück und stellte sich dort 1790 an die Spitze einer Revolte freier Mulatten, die Bürgerrechte für sich proklamierten. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, Auguet gefoltert, im folgenden Jahr vor einem Kolonialgericht zu Tode verurteilt und hingerichtet. Raymond wiederum wurde 1796 von der französischen Regierung zum Kolonialkommissar in Saint-Domingue ernannt, wo er zunächst eng mit Lichère, Félicité, Soutrois und später mit Toussaint Louverture zusammenarbeitete, den er bei der Ausarbeitung der Verfassung aus dem Jahr 1801 unterstützte. Ein dritter in Bordeaux erzogener Mulatte, André Rigon, kämpfte auf der Seite der französischen Armee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und war, nach seinem späteren Rivalen Toussaint Louverture, einer der wichtigsten Befehlshaber im Kampf gegen englische Truppen in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. Ein vierter, Alexandre Pédion, der mit Dessalines gegen die Franzosen ins Feld zog, wurde später Präsident der nach Dessalines Ermordung im Jahr 1806 im Südteil der ehemaligen Kolonie gegründeten Republik. Als Präsident ermunterte Pidion Simon Bolivar im Kampf um die Unabhängigkeit Südamerikas, in dem die Freimaurer ebenfalls eine bedeutende Rolle spielten, auch auf die Abschaffung der Sklaverei zu drängen. Der französische Historiker Jacques de Coigna schreibt über diese illustre Gruppe von Führungspersönlichkeiten: Es wäre interessant zu recherchieren, ob sie auch den Freimaurerlogen von Bordeaux beigetreten waren. Doch entsprechende Studien stehen noch aus. Außerdem dürfen wir die Möglichkeit nicht ausschließen, dass sich die Dinge hier wechselseitig beeinflusst haben könnten, dass etwa die geheimen Zeichen der Freimaurer durch die rituellen Praktiken der revolutionierenden Sklaven in Saint-Domingue verändert wurden. Es gibt faszinierende Schilderungen des Voodoos als einer Art religiösen, ja tanzenden Freimaurerei. Wir wissen überhaupt viel zu wenig über die Freimaurerei im Kontext des schwarzen, braunen oder weißen Atlantik, ein Hauptkapitel in der Geschichte der Hybridität und Transkulturation. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Dieser viel zitierte Satz aus Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts aus dem Jahr 1820, bei dem der Philosoph sehr wohl die Zeitschrift Minerva im Sinn gehabt haben könnte, markiert einen Rückzug von einer radikalen Position, die Hegel in der Phänomenologie des Geistes vertreten hatte. Wie stark Hegel sich damit von seiner früheren Haltung gegenüber der französischen Revolution distanzieren wollte, ist schon seit längerem Gegenstand von Debatten. Zumindest im Hinblick auf die Abschaffung der Sklaverei war Hegels Rückzug von radikalen revolutionären Standpunkten eindeutig. Dass Hegel die afrikanischen Kulturen der Vorgeschichte zuordnete, ist ebenso berühmt-berüchtigt wie jene Passagen, in denen er die Schwarzen selbst für die Sklaverei in der neuen Welt verantwortlich macht. Hegel wiederholt damit das banale und apologetische Argument, den Sklaven erginge es in den Kolonien besser als in Afrika, wo die absolute Sklaverei herrschte, und unterstützt ihre graduistische schrittweise Abschaffung. Die Sklaverei ist an und für sich Unrecht, denn das Wesen des Menschen ist die Freiheit, doch zu dieser muss er erst reif werden. Es ist also die allmähliche Abschaffung der Sklaverei etwas Angemesseneres und Richtigeres als ihre plötzliche Aufhebung. Diese Haltung ist jedoch nicht das, was in Hegels Vorlesungen am meisten ins Auge springt. Das ist vielmehr die brutale Gründlichkeit, mit der er das ganze Afrika südlich der Sahara als Kinderland der Wildheit und Unbändigkeit darstellt, das aufgrund der Mängel des afrikanischen Geistes keine Bedeutung für die Weltgeschichte habe erlangen können. War dieser Sinneswandel einfach ein Teil von Hegels allgemeiner Konservativierung während der Berliner Jahre? Oder reagierte er erneut auf zeitgenössische Ereignisse? Im zweiten und dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ging Haiti nämlich einmal mehr durch die Nachrichten. In Großbritannien trugen Abolitionisten und Befürworter der Sklaverei in der Presse heftige Auseinandersetzungen über die dortige Situation aus. Und diese Debatten fanden auch in der Edinburgh Review statt, von der wir mit Sicherheit wissen, dass Hegel sie in jener Zeit las. Angesichts des anhaltenden Drucks, die Sklaverei auch in anderen Ländern der Welt abzuschaffen, standen die Ereignisse in Haiti, das große Experiment, permanent unter genauester Beobachtung. Bald wurden auch unter den ehemaligen Befürwortern der Sklavenbefreiung kritische Stimmen laut. Auslöser war die angebliche Brutalität König Henris I. sowie die Produktivität, die unter dem System der freien Arbeit zurückging. An dieser Stelle wäre eine marxistische Kritik angebracht. Wir wissen nicht, ob diese Debatten auch Hegel dazu bewogen, noch einmal neu über Haitis großes Experiment nachzudenken. Klar ist jedoch, dass Hegel trotz aller Versuche in den 20er Jahren, sich mehr Wissen über Afrika anzueignen, im Endeffekt dümmer wurde. Hegel wiederholte seine Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte zwischen 1822 und 1830 im Turnus von 2 Jahren und fügte immer wieder empirisches Material hinzu, das er durch die Lektüre europäischer Experten für Weltgeschichte gesammelt hatte. Es liegt eine Ironie in der Tatsache, dass Hegels Vorlesungen immer weniger aufgeklärt und bigotter wurden, je genauer sie das gängige akademische Wissen über die afrikanische Gesellschaft widerspiegelten. 12. Warum ist es so wichtig, das Schweigen über Hegel und Haiti endlich zu brechen? In Anbetracht der Tatsache, dass Hegel sich schließlich für die Beibehaltung der Sklaverei aussprach und dass seine Geschichtsphilosophie für über 200 Jahre eine Rechtfertigung noch für die selbstgefälligsten Formen des Eurozentrismus lieferte, vielleicht war Hegel selbst von Anfang an ein kultureller, möglicherweise sogar ein biologischer Rassist, stellt sich durchaus die Frage, warum sollte es von mehr als esoterischem Interesse sein, dieses Fragment der Geschichte, dessen wahre Bedeutung uns so lange entgangen ist, aus der Versenkung zurückzuholen? Es gibt eine ganze Reihe möglicher Antworten auf diese Frage. Eine davon besteht sicherlich darin, dass es durchaus möglich werden könnte, die Idee einer universellen Geschichte der Menschheit aus den Händen derer zu retten, die sie allzu lang im Sinne der weißen Vorherrschaft missbraucht haben. Wenn es gelingt, die Freiheit betreffende historische Tatsachen aus den Narrativen der Sieger herauszulösen und für unsere Zeit zu bewahren, dann gibt es keinen Anlass, das Projekt der universellen Freiheit aufzugeben, sondern es gilt vielmehr, dieses Unterfangen zu rehabilitieren und auf einer neuen Grundlage wieder auf die Beine zu stellen. Wir sollten Hegels Geistesblitz neben Äußerungen seiner Zeitgenossen setzen. Neben die Toussaint Louvertures, Woodworth, des Abbé Grégoire und ja, auch neben die Dessalines. Bei all seiner Brutalität und seiner Rachsucht gegenüber den Weißen war es doch Dessalines, der die Realitäten des europäischen Rassismus am deutlichsten erkannte. Noch wichtiger wäre es allerdings, Hegels Geistesblitz jenen Momenten gegenüberzustellen, in denen sich solche Klarheit des Gedankens in praktisches Handeln übersetzte. Man denke etwa an die von Napoleon in die Karibik entsandten Soldaten, die sich, als sie hörten, dass die ehemaligen Soldaten die Marseillaise sangen, laut fragten, ob sie nicht auf der falschen Seite kämpften. Oder an das polnische Regiment unter dem Befehl Leclercs, das seine Anforderungen nicht befolgte und sich weigerte, 600 Menschen im Meer zu ertrinken. Es gibt viele Beispiele dieser Form von Hellsichtigkeit, und diese sind nicht das ausschließliche Eigentum irgendeiner Seite oder Gruppe. Was wäre, wenn wir jeden Augenblick, in dem das Bewusstsein eines Individuums die Grenzen der gegenwärtigen Machtkonstellationen überwindet und erfährt, was Freiheit konkret bedeutet, als Moment betrachten würden, in dem sich der absolute Geist realisiert? Auf wie viel Schweigen würden wir dann stoßen, dass es noch zu brechen gilt? Welche weiteren undisziplinierten Geschichten gelte es dann noch zu erzählen? Susan Book Moores, Hegel und Haiti, erschienen in der Edition Suhrkamp 2011 in Frankfurt.